Da läuft schon manches Hässchen aus, ein Zweig so wahr. Da hat schon mancher brave Mann ein Zweig so wahr gezeigt, was er so vertragen kann. Schon früh am Morgen fing er an und spät am Abend, da kam er heraus. So schön ist im Pfaffenbräuhaus. Da trinkt man Bier nicht aus dem Glas, da gibt's nur die große Maß. Und wenn der erste Maßkrug leer, bringt er das Rätsel gleich mehr. Wer dieses kleine Lieder dacht, hat schon manche lange Nacht über den Münchner Berg studiert und hat es auch gründlich probiert. In München steht ein Hofbrauhaus, eins, zwei, so fahr. Da läuft schon manches Fässchen aus, eins, zwei, so fahr. Da hat schon mancher brave Mann ein Zweig so fahr gezeigt, was er so vertragen kann. Schon früh am Morgen fing er an und spät am Abend, da kam er heraus. So schön ist's im Hofbrauhaus. In München steht ein Hofbrauhaus, eins, zweig, so fahr. Da läuft schon manches Fässchen aus, eins, zweig, so fahr. Da hat schon mancher brave Mann eins, zweig, so fahr gezeigt, was er so vertragen kann. Schon früh am Morgen fing an und spät am Abend, da kam er heraus. So schön ist's im Hofbrauhaus. Juhu!